Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 67, der große Freiheitswiderspruch der Bibel. Wie frei sind wir wirklich? Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei-und-los.de. Moin moin und herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin moin. Moin Malte, schön, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir und den Hörern ein frohes neues Jahr. Wir haben die Folge vorher aufgenommen, aber wir wollen sie zum neuen Jahr ausstrahlen. Genau. Also ein frohes, gesegnetes neues Jahr unseren Hörern und Hörerinnen. Malte, neues Jahr. Hast du Vorsätze, gute Vorsätze, die dein Leben besser machen sollen, dich besser machen sollen? Was noch besser. Was für eine Frage, Knut. Vielleicht fällt mir dazu ja was ein. Nämlich, genau, große Freiheit 2020 ist unser Thema hier. Das ist unser großer Vorsatz, da wollen wir dabei sein. Ja. Sind wir dabei, natürlich. Eine christliche Konferenz, die in Hamburg stattfindet, vom 1. bis 3. Mai. Und die sich als, also da könnte man jetzt so viel zu sagen, warum das cool ist. Am besten geht ihr auf die Homepage www.freiundlos.de und guckt euch nochmal an, was es zu erwarten gibt. Die Grundidee ist das, was uns hier bei den Tischgesprächen antreibt, diese befreiende Botschaft vom Evangelium, dass wir da ein ganzes Wochenende nehmen, um da rein einzutauchen. Und genau, mit kompetenten Referenten. Ja. Und der persönlichen Begegnung. Also manche genau. Leute schreiben uns auch, dass sie uns gerne mal treffen würden und wir sind auch neugierig, wer uns hört. Total. Und kriegen ja auch ganz tolle E-Mails mit Fragen. Manches nehmen wir auf, alles können wir gar nicht aufnehmen. Also auch eine Zeit der Begegnung, aber es soll auch eine Zeit der Glaubensstärkung sein und deswegen unter diesem inhaltlichen Thema. Und große Freiheit 2020. Passt einmal zu Hamburg, große Freiheit. Aber es ist ja kein Zufall, dass wir das Thema Freiheit ausgewählt haben. Denn Malte, verrat mal, was wir uns dabei gedacht haben. Genau. Martin Luther hat ein kleines Büchlein geschrieben, eine kleine Schrift. Die heißt Von der Freiheit eines Christenmenschen. Oder etwas einfacher gesagt, die Freiheitsschrift. Und die hat Martin Luther im Jahr 1520 geschrieben. Und das jährt sich halt 500 Jahre dieses Buch, machen wir ein kleines Fest zu. Genau, weil das einfach, ich würde schon sagen, einer der Meisterwerke der Christentumsgeschichte ist. Ja. So. Und also genau, und das ist, deswegen, da verneigen wir uns nicht nur davor, dass wir freuen uns da immer noch darüber, dass das gibt. Und wenn ihr nicht kommen könnt, kann ja auch sein, dann wollen wir wenigstens heute eine Folge machen und schon mal in dieses Buch reingucken und euch dazu motivieren, euch das zu kaufen. Das gibt es in verschiedenen Ausgaben von Reklam, ganz klein oder vom Gütersloher Verlagshaus gibt es sogar eine billige oder eine günstige Ausgabe mit zwei Textfassungen, nämlich der originalen Textfassung und einer in Auszügen in leichter Sprache. So, also, und man kann das, es ist wirklich nicht viel, wir lesen es heute nicht komplett, aber wir gucken uns mal ein paar Highlights an. Genau. Ich verlinke das unten auch in den Shownotes, dass ihr auch da die Quellen habt, wo ihr hingehen könnt und Online-Sachen findet und was als Print findet. Ein paar Sachen vorweg. Wenn ihr es lest, plant ungefähr 45 Minuten ein, würde ich sagen. Da kann man es, oder vielleicht eine Stunde, wenn man es ein bisschen entspannter liest. Das heißt, nicht abschrecken lassen, man geht hier in so ein Mammutbuch rein, sondern Luther ist gerade auch darin ein Experte, die Dinge kurz und bündig auf den Punkt zu bringen, wenn er es will. So, dann macht er das auch. 1520, ein bisschen was zum geschichtlichen Hintergrund. 1520 ist das Jahr, wo Luther seine berühmten drei reformatorischen Hauptschriften geschrieben hat. 1520, wir sind auch noch in den Anfangsjahren der Reformation, also wenn man es vergleicht, sehr nah am Anfang, wo Luther auch noch so den Aufschlag macht, worum es ihm eigentlich inhaltlich geht. Und gerade die Freiheitsschrift ist ein Buch, was man gut nehmen kann und sagen kann, okay, darum geht es Martin Luther eigentlich, so also im Kern. Von daher ist das auch so ein gutes Vorstellungsbuch. Also wenn mal jemand interessiert, worum geht es eigentlich in der lutherischen Konfession, würde ich immer sagen, klar, ein Katechismus, da hat man das sehr komprimiert. Ja. Und die Freie Schrift gehört aber auch zu den Dingern, die man gut lesen kann. Genau, sie ist auch, finde ich, noch grundsätzlicher als die anderen beiden Hauptschriften, die wollen wir kurz nennen, eine christlichen Adel, deutsche Nation und von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Können wir vielleicht, die haben ja dann auch 500-jähriges Jubiläum, können wir vielleicht nochmal zwei Folgen zu machen. Ist auch gut, steckt auch viel Gutes drin. Sind aber spezieller, sag ich mal, in der Ausrichtung, während die Freiheit eines Christenmenschen richtet sich sozusagen an alle Christenmenschen. Und wollen wir mal anfangen? Wir fangen mal an. Was dir vielleicht grundsätzlich auffällt dazu, ist, dass das eingeteilt ist in zwei große Thesen. Sozusagen dieses Buch. Wenn du das so sagst, eigentlich ist es überhaupt in Thesenform geschrieben, in mehrere Thesen. Ja, 30 in Summe. 30 Thesen, aber die kann man nochmal aufteilen sozusagen in zwei Hälften. Genau. Es gibt sozusagen zwei große Abschnitte, zwei Leitsätze. Und das allein das finde ich schon genial. Also das Buch fängt genial an. Malte hat es eben gelobt, dass Luther Dinge auf den Punkt bringen kann. Und er beginnt sein Buch, ich lese jetzt mal, er hat so eine ganz kurze Vorrede. Damit wir gründlich erkennen können, was ein Christenmensch ist und wie es um die Freiheit bestellt ist, die ihm Christus erworben und geschenkt gegeben hat, von der Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Thesen aufstellen. Und jetzt geht's los. Erstens, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Zweitens, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das ist die Zusammenfassung des Buches. Genau. Zwei tolle, knackige, prägnante Sätze, die sich gegenseitig widersprechen. Ja. Und das ist, allein das weckt natürlich jetzt schon Interesse. Was stimmt denn jetzt von beiden? Genau. Und Luther sagt, es stimmt beides. Das ist auch das Geniale. Und er erklärt auch, inwiefern beides stimmt. Und was eigentlich daran schon, also abgesehen von diesem prägnanten und interesseweckenden Einsatz, bringt er damit ganz gut auch ein Dilemma auf den Punkt, was einem auch beim Bibellesen begegnen kann, dass man nämlich in der Bibel beides gut begründet findet. Einerseits wird gesagt, dass wir frei sind, besonders der Galaterbrief betont das sehr, da gibt es, also könnte man viele Stellen zu nennen, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Es wird gesagt, da kommen wir später nochmal drauf, dass wir Könige sind durch Jesus, Könige herrschen, ja, also Herren aller Dinge. So, das ist sozusagen die eine Linie. Und andererseits werden wir auch immer wieder zum Dienst aufgerufen. Wird gesagt, dass wir Diener sind, dass wir anderen Leuten dienen sollen. Findet man auch jede Menge Stellen. Und das greift Luther gut auf und erklärt es und ordnet es einander zu, ohne dass er jetzt sozusagen das eine gegen das andere ausspielt. Und das ist was sozusagen doch häufig in der Theologie passiert, auch verständlicherweise. Habe gerade wieder so ein Buch gelesen, wo jemand versucht, das sozusagen miteinander in Beziehung zu bringen und indem er das eine eigentlich sozusagen für das andere opfert. Und das macht Luther nicht, sondern er erklärt beides und bringt es in die richtige Beziehung. Genau. Man findet das ja sogar kondensiert in der Bibel selbst. Luther zitiert Paulus sogar an einer Stelle dann gleich am Anfang aus dem 1. Korintherbrief. Ich bin frei in allen Dingen und habe mich zu jedermanns Knecht gemacht. Ja, genau. Da hat man sozusagen beides sogar in einem Satz. Ja. Genau. Und vielleicht nochmal, um das nochmal zu unterstreichen. Für Luther sind diese beiden Sätze der Inbegriff des christlichen Lebens. Also worum geht es eigentlich beim Christsein? Ja. Diese zwei Dinge. Ich bin ein freier Herr über alle Dinge. Und zweitens, ich bin ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermanns Untertan. Ja. So, ich bin niemands Untertan und jedermanns Untertan. Darum geht es beim Christsein. So, und das ist erstmal der Aufschlag und dann denkt man sich, okay, da will ich vielleicht mehr von hören, ja. Wie das aussieht. Genau. Wollen wir da mal weitergehen? Ja, gerne. Und gucken, wie er das macht. Genau. Martin Luther, das ist sozusagen, das durchzieht diese gesamte Schrift, versteht, sag ich mal, den Christen als zweigeteilt. Ja. Also, und wenn ihr in der Bibel lest, gibt es mehrere von diesen Sprachen, die vor allem Paulus benutzt, um den Menschen so zwei zu teilen. Es gibt sozusagen den inwendigen Mensch und den äußeren Menschen. Es gibt manchmal die Rede von Fleisch und Geist, die so gegeneinander. Es gibt sozusagen der neue alte, Mensch, neue der alte, Mensch. Neue Mensch. Und Martin Luther sozusagen benutzt ganz in dieser Spur sozusagen das Bild von der Seele und von dem Leib an der Stelle. Das kann man so ein bisschen missverstehen, ja. Im Sinne von, meint er so, es gibt eine gute Seele, die in mir wohnt, und es gibt einen bösen Körper. Das ist sozusagen nicht das, worum genau, es hier das geht. Nicht gemeint. Sondern es geht im Grunde, also um es mal ganz praktisch zu sagen, um genau die Erfahrung, die wir doch als Christen alle machen, dass es einen Teil von uns gibt, der unglaublich gerne mit Gott leben will und der eine Freude an Gott hat, und dass es einen Teil in uns gibt, der gerne jeden Tag von Gott weglaufen will. So. Wir nennen das sozusagen den alten Sünder, den alten Adam, und sozusagen den neuen Mensch, der aus der Taufe hervorgegangen ist und der mit Gott lebt. Und er sagt, beides macht den Christen aus. Was besonders wichtig ist, sage ich mal, was der Christ braucht, sagt, macht Luther deutlich, ist sozusagen, dass er das Wort Gottes kann. Die Seele braucht das Wort Gottes, um zu leben. Das ist, macht er gerade in der fünften These hier besonders stark. Das, was wir am Ende, was die Seele braucht, ist sozusagen nicht äußerliche Dinge, äußerliche Werke, sondern es ist Gottes Wort allein. Vor allem das Wort des Evangeliums, ne? Nicht unsere Werke, sondern das Evangelium. Ja, ich würde das jetzt so zuspitzen, das Wort schafft und erhält den neuen Menschen. Mhm. Der neue Mensch wird nicht dadurch geschaffen und erhalten, dass er sich sozusagen auf eine gewisse Art und Weise verhält, sondern er ist eine Schöpfung des Wortes. Dadurch, dass Gott redet, dadurch wird der neue Mensch geschaffen und dadurch bleibt er auch am Leben oder wird immer wieder neu ins Leben gerufen, dass man auf Gottes Wort hört. Mhm. Und besonders, ich glaube, da kommt so die erste, also es gibt, ich kann mir über ganz vieles, aber ich mache hier mal die Highlights. Achte, sozusagen das, die achte von den 30 Thesen. Da redet Luther nämlich über was uns hier bei den Tischgesprächen immer wieder begeistert und worauf wir immer wieder zu sprechen kommen, nämlich diese Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Da haben wir auch eine Folge mal zu gemacht, verlinke ich unten auch. Die heißt der alles entscheidende Unterschied. Und Martin Luther schreibt auch davon. Ich glaube, ich lese das einfach mal vor. So, das, oder? Ja, so können wir die ganze Folge machen. Ja. Ich find, lies mal vor, Malte. Ja, okay. Genau. Und man muss wissen, dass die ganze Heilige Schrift in zweierlei Worte geteilt wird, nämlich Gottes Gebot oder Gesetz und Verheißung oder Zusagen. Die Gebote lehren und schreiben uns verschiedene gute Werke vor. Aber damit sind sie noch nicht geschehen. Sie weisen wohl an, sie helfen aber nicht, lehren, was man tun soll, geben aber keine Kraft dazu. Darum sind sie nur dazu bestimmt, dass der Mensch daran sein Unvermögen zum Guten erkenne und lerne, an sich selbst zu verzweifeln. Und darum heißen sie auch das Alte Testament und gehören alle ins Alte Testament. So zeigt zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht böse Begierden haben, dass wir alle miteinander Sünder sind und kein Mensch es vermag, ohne böse Begierden zu sein. Er mag tun, was er will. Dadurch lernt er, an sich selbst zu verzagen und anderswo Hilfe zu suchen, um ohne böse Begierden zu sein. Und so das Gebot durch einen anderen zu erfüllen, was er aus sich selbst nicht vermag. So sind auch alle anderen Gebote für uns unerfüllbar. Wenn nun ein Mensch aus den Geboten sein Unvermögen gelernt und empfunden hat, dass ihm nun Angst wird. Hier sind wir schon in These 9, ne? Genau. Für die Mitleser. Ja. Und ihm nun Angst wird, dass er dem Gebot genug tun soll. Denn das Gebot muss erfüllt sein oder er muss verdammt sein. Dann ist er recht gedemütigt und zunichte geworden in seinen Augen, findet nichts in sich, wodurch er rechtschaffen werden könnte. Jetzt kommt dann das andere Wort, die göttliche Verheißung und Zusage und spricht, willst du alle Gebote erfüllen, deine böse Begierde und Sünde loswerden, wie es die Gebote erzwingen und fordern? Nun so glaub an Christus, indem ich dir alle Gnade, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit zusage. Und etwas später dann, Gott befiehlt allein und er erfüllt auch allein. Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass er sagt, dass dieser Glaube das ist, was den Menschen gut macht. Mhm. Nicht das, was er tut, sondern der Glaube. Und auch an der Stelle hat er noch ein tolles Bild, was ich gut und hilfreich finde, was auch nochmal klar macht, dass hier mit Glaube keine Frömmigkeit gemeint ist. Glaube ist hier auch keine Chiffre für mehr Bibel lesen, mehr beten und so weiter, mehr in Gottesdienst gehen. Sondern es geht um das richtige Verhalten oder die richtige Einstellung Gott gegenüber. Mhm. Und er sagt, was ist das Positivste, was man über jemanden sagen kann? dass er glaubwürdig ist. Ich mache das manchmal mit meinen Konfirmanden. Was ist das Beste, was jemand über euch sagen kann? Dann sagen die, ja, dass ich nett bin oder dass ich gut aussehe oder gut im Sport bin. Dann sage ich, okay, stell dir vor, es gibt Leute, die sagen, du bist der Beste im Sport, aber wenn du was sagst, kann man dir nicht glauben. Und die Alternative wäre, jemand sagt, du bist nicht so gut im Sport, aber wenn du was versprichst, dann hältst du es auch. Wo stehst du besser da? Und dann kommt jemand drauf, ja, eigentlich ist das viel wichtiger. Ja, also glaubwürdig zu sein, vertrauenswürdig zu sein. Und deswegen ist das die höchste Ehre, die man Gott geben kann, zu ihm zu sagen, Gott, was du versprichst, das hältst du auch. Das ist sozusagen das Entscheidende. Daran zeigt sich am besten, wie meine Beziehung zu Gott ist. Und wenn ich das nicht mache, also wenn ich sage, ja, Gott hat mir versprochen, dass er mir meine Sünden vergibt und dass er mich annimmt, aber ob man das so einfach so sehen kann, vielleicht muss ich doch noch ein bisschen nachhelfen und damit eigentlich zum Ausdruck bringe, dass Gottes Versprechen nicht hundertprozentig verlässlich ist, dann ist sogar die Anstrengung und mein Bemühen eigentlich eine Beleidigung Gottes. Eigentlich eine Sünde, kann man sagen. Ja. Und das heißt, macht sehr deutlich, bei dem Glauben geht es um einen Empfang dessen, was Gott verspricht. Und bei dem Glauben geht es um ein Anerkennen und Ehren, wer Gott ist. Das ist, finde ich, eine gute Beschreibung auch, macht nochmal deutlich, warum der Glaube so wichtig ist. Weil es bei dem Glauben nicht um den Glauben geht, sondern an den, der glaubwürdig ist, auf den man sich verlassen kann und soll. Und wenn man sich nicht auf den verlässt dann und sich auf sich selber verlässt, dann merkt man, dass darin auch eine Beziehungsstörung zum Ausdruck kommt. Man muss sich vielleicht nochmal klar machen, wie bahnbrechend das war, weil vielleicht manche von euch, die gut evangelisch sozialisiert seid, und man hört das oft, wir sind vor Gott gerecht, nicht durch das, was wir leisten, sondern für das, was Christus uns gegeben hat. Das war nicht selbstverständlich. Ja. Das war der Christenheit im Grunde verloren gegangen. Ist auch gegangen. Heute doch nicht. Also auch ich mache so ein Podcast-Tischgespräch, da erzähle ich immer davon, aber ich erwische mich doch in meinem eigenen Leben immer wieder. Interessanter Podcast, erzähl mal mehr. Ja, jetzt mal wäre mein Tipp, können wir mal eine Folge drüber machen. Nein, also Spaß beiseite, ich erwische mich doch in meinem eigenen Leben immer wieder, dass ich doch immer wieder diese Mechanismen habe, dass ich denke, ich kann durch meine Anstrengung mich verbessern. Ich kann besser werden, ein besserer Mensch sein, dadurch, dass ich mich anders verhalte. Mhm. Und natürlich kann ich damit auch Gott mehr Freude machen, wenn ich ein besserer Mensch bin. Ja, also dass ich doch immer denke, die Beziehung zwischen Gott und mir ist abhängig von meinem Verhalten, meinem Denken, so, also von meinen Anstrengungen. In diesem, obwohl ich das immer ablehne, erwische ich mich selber dabei, wie sich das in mein Denken immer wieder einschleicht. Ja. Dann nimmt Luther, finde ich, nimmt er ein super starkes Bild, um das Evangelium zu beschreiben. Also Gott, wir haben gerade gehört, Gott fordert alles von uns und wir merken, wir können es nicht tun, wir können es nicht erfüllen, aber gleichzeitig gibt uns Gott auch alles, was wir brauchen. Bis hin zur Freiheit. Das ist alles ein Geschenk. Und um dieses Geschenk Gottes zu beschreiben, nimmt Luther ein starkes Bild, nämlich Hochzeit feiern. Ja, aber mit wem? Mit wem? Das ist ja das Tolle an dem Bild. Mit Jesus. Ja, aber Jesus ist der Tolle in dem Bild. Das stimmt. Jesus heiratet eine Prostituierte. Ja, uns. Uns. Wobei Luther das ganz süß sagt, das kleine Hürlein. Mhm. Also das ist auch irgendwie süß. Arme, verachtete, böse Hürlein. Genau. Ja. Über die vorher alle gelästert haben, die jedem hinterhergerannt ist, der ihr was zu bieten hatte. Und jetzt kommt der Prinz und heiratet sie. Und damit kommt sie zu Ehren. Und keiner traut sich mehr, was sie zu sagen, weil jetzt ist sie die Frau des Prinzen. Und alles, was dem Prinzen gehört, gehört jetzt ihr. Dadurch, dass er sie geheiratet hat. Das ist ja auch, wenn man heiratet, das ist rechtlich so, dann es sei, also man kann das ausschließen durch einen speziellen Ehevertrag oder so, aber grundsätzlich ist das so. Gott macht keine Eheverträge. Grundsätzlich ist das so, wenn ich jetzt im Lotto gewinne, dann gehört die Hälfte meiner Frau. Das ist einfach so. Ja. Und bei Gott ist noch nicht mal so halbe-halbe, sondern das, was sein ist, ist unser durch Christus. Ja. Und alles, was unseres ist, gehört Christus. Das heißt. Genau, der nimmt die Schulden sozusagen auf. Das, Luther nennt das den fröhlichen Wechsel. Also, dass wir das Tolle kriegen und er nimmt das Blöde. Ja, das ist, finde ich, eine wunderbare Art und Weise, das Evangelium zu beschreiben. Ne? Alles, was uns von Gott trennt, alles, wo wir unser Leben an die Wand gefahren haben, nimmt Christus auf sich. Und dafür schenkt er uns ewiges Leben und Freiheit. Und Nimmt uns das Gott, Vergebung, dass Gott uns anguckt und sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Durch den Glauben sind wir frei. Und wir sind wie Christus Könige. Ja. Wie Christus König ist, sind es auch wir. Genau. Wie Christus der hohe Priester ist, sind auch wir hohe Priester. Genau, Christus gibt uns Anteil daran, genau, sozusagen. Das ist die eine Seite der Medaille. Und an der Stelle kommt dann auch schon, wir haben eben nochmal drüber, das gibt es an anderen Stellen auch nochmal, aber das ist sozusagen deswegen auch nicht unterschiedliche Abstufungen von Christen gibt. Also natürlich gibt es unterschiedliche Aufgaben mit, was weiß ich, Pastoren oder so. Aber er sagt, das ist sozusagen einfach nur eine Aufgabenverteilung. Das sind keine unterschiedlichen Stände oder. Vor allem sind es keine, gibt's da keine geistlichen. Die einen sind näher bei Gott und die anderen sind weniger nahe bei Gott. Sondern so. das sind verschiedene Aufgaben untergleichen. Mhm. Genau. Und dann, das ist sozusagen das. Das eine. Und dann sagt Luther, ja, und was heißt das jetzt? So praktisch keine guten Werke tun, gar nichts. Und dann sagt er, jetzt kommt der andere Satz. Der andere Satz. Im Spiel ist nämlich ein Christenmensch, also jedermanns Untertan ist und ein dienstbarer Knecht ist und jedermanns Untertan. Und das Erste, was er an der Stelle stark macht, ist nämlich, wie ist das denn eigentlich mit Bäumen und Früchten? Ja, das ist so ein ganz berühmtes und sehr gutes Bild von ihm. Wenn er sagt, das ist ja nur ein biblisches Bild, auch ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. Wenn der Baum faul ist, sind auch die Früchte faul. Das heißt, ein guter Baum bringt gute Früchte hervor und genauso ist es eigentlich auch mit dem Mensch. Ein geistlich guter Mensch, sag ich mal, der durch den Glauben erneuert wurde, der bringt automatisch gute Früchte hervor. Aber nicht umgekehrt, nur weil jemand jemanden auffordert, auf einmal gut zu leben, wird daraus automatisch auch ein guter Mensch. Die Reihenfolge kommt es an. Genau, es ist eine die Zuordnung von Sein und Tun. Genau. Also das Sein bestimmt das Tun und nicht umgekehrt. Ja. Das Tun bestimmt nicht das Sein. So wie der Baum, was der Baum ist, das bestimmt, was er für Früchte bringt und nicht umgekehrt. Ein Apfelbaum bringt Äpfel. Aber ich kann nicht, wenn ich Äpfel in einen Birnbaum hänge oder in eine Birke, ja, das ist sozusagen, die Birke sagt, oh, ich will auch jetzt ein guter Apfelbaum sein und versucht sich irgendwelche Äpfel irgendwo, das ist Heuchelei, das ist nicht ihrs. Und das, weil das ist auch so widersprüchlich zu dem, weil ich eben doch, also in vielen Bereichen meines Lebens erlebe ich, dass das Tun das Sein bestimmt. Ja, wenn ich so und so oft Sport mache die Woche, dann kann ich in der Statistik gucken, dass ich jetzt zu denen Menschen gehöre, die überdurchschnittlich Sport machen in Deutschland, also kann ich mich sportlicher Mensch nennen. Ja, es gibt gewisse Bereiche, da sage ich, wenn ich das ganz viel tue, dann kann ich auch sagen, das bin ich jetzt. Aber in vielen Bereichen und zum Beispiel im geistlichen Bereich stimmt das eben nicht. So. Ja. Ich zitiere Luther nochmal. Darum sind die zwei Sprüche wahr. Gute, rechtschaffene Werke machen niemals einen guten, rechtschaffenen Mann, genau, sondern ein guter, rechtschaffener Mann macht gute, rechtschaffene Werke. Und böse Werke machen niemals einen bösen Mann, sondern ein böser Mann macht böse Werke. Sodass allemal die Person zuerst gut und rechtschaffen sein muss, vor allen guten Werken. Und da finde ich, also an der Stelle finde ich das auch nochmal hilfreich mit dem inneren und dem äußeren Menschen, weil Luther damit auch auf die Problematik eingeht, dass auch Sachen, die nach außen hin gut aussehen können, eigentlich böse motiviert sind. Ja, also zum Beispiel kann ich ja ganz viel spenden, um Leute damit zu beeindrucken. Also eigentlich will ich sozusagen mir selber damit dienen und eigentlich tue ich damit gar nicht was Gutes, sondern ich tue was Egoistisches, aber die Leute sehen das und denken, oh, ja, der Nippe, so, weißt du? Also, und das wird an der Stelle nochmal, also finde ich an der Stelle nochmal hilfreich mit diesem Äußeren und Inneren. Ja. Und das ist sozusagen das andere, was er da besonders stark macht, ist, die guten Werke sind halt für meinen Nächsten da. Ja. Also die Blickrichtung verändert sich völlig. Also ich bin, also das kannte man damals im Spätmittelalter und das kennt man in abgewandelter Form auch teilweise in der frommen Szene, sag ich mal so, dass ich meine guten Werke dafür da sind, um Gott zu beeindrucken. Ja. So, also und zwar auf Unter die Überschrift können sich ganz verschiedene Nuancen von Dynamiken verbergen. So. Es muss nicht unbedingt sein, dass ich sage, ich bin jetzt ganz fromm und deswegen glaube ich mir, dass ich mir den Himmel verdient habe. Vielleicht habe ich offiziell gelernt, dass das nicht stimmt, aber ich habe mich heute ganz besonders, also ich habe jetzt eine ganze Woche lang intensiv gebetet und jetzt glaube ich, dass Gott schon zufrieden mit mir ist. So, das wäre jetzt eine Variante oder davon. Zumindest bin ich zufrieden mit mir und weil ich weiß, dass ich besser bin als die anderen. Und ich glaube, denkst du doch nicht wirklich, Mann. Nein, aber diese Dynamik, die gibt es auch nicht nur unter Frommen, dass Leute etwas tun, um besser zu sein. Und zumindest, vielleicht nicht perfekt, aber besser als die anderen. Diese Dynamik, die findest du auch nicht nur in frommen Kreisen. Das ist in der menschlichen sündigen DNA, die findest du überall, wo Sünder sind, also überall, wo Menschen sind. Genau, aber die Zuordnung, wofür die guten Werke gut sind, denn die gibt's ja. Luther redet ja von den Früchten am Baum. Ja. Also ein bisschen zugespitzt würde ich sagen, der Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge durch den Glauben. Durch den Glauben bin ich mit Christus verbunden. Kann ich frei leben. Kann ich frei leben. Aber durch die Liebe bin ich ein dienstbarer Knecht aller Dinge. Denn mein Nächster braucht die Werke. Und das ist ja das Witzige, wenn man sich Jesus anguckt. Der hat ja gelebt wie ein dienstbarer Knecht und hat den Menschen gedient. Obwohl er es gar nicht nötig hätte. Obwohl er es weder nötig hätte für sich um seinen Vater zu beeindrucken. Er hat es gemacht, weil die Menschen das brauchen. Und das ist, finde ich, also das wäre jetzt diese beiden Sätze in Kurzform. Das eine durch den Glauben ein freier Herr, durch die Liebe ein dienstbarer Knecht. Und so finde ich das auch gut zusammengeordnet. Was ich super stark fand nochmal ist, es ist mir dieses Mal beim Lesen das erste Mal so richtig aufgegangen, dass er auch sagt, und deshalb aus Liebe gehen wir mit dem anderen so um, wie Christus mit uns umgegangen ist. Das heißt, wir nehmen ihnen auch ihre Schulden ab und tragen ihre Schulden. Also das, im Blick, was würde das denn praktisch bedeuten? Ne? Also wenn Leute Dinge, sag ich mal, verbocken, dass ich sozusagen dafür gerade stehe. Ne? Ja. Das ist im Grunde für ihn das praktische Beispiel, wie das aussehen kann. So. Also irgendwie, wenn ein Kollege irgendwie ein Projekt an die Wand fährt, dass man dann sagt, Entschuldigung, ich hab's eigentlich. Ja. So, also das ist ja nochmal eine Form von Nächstenliebe, die ja so sehr ungewöhnlich ist, ne, sag ich mal so, oder die nicht, oder sag ich mal, unnatürlich. Genau, die Schmach der anderen auf sich zu nehmen. Ja, es gab neulich einen, das habe ich jetzt auf Mockingbird, das ist ja so eine Seite, auf der verlinken wir. Ja, ich muss mal gucken, ob ich den Artikel finde. Da hat jemand, es gibt diese Sängerin und Schauspielerin Dolly Parton, glaube ich. Mag sein. Und die war bei einer Emmy-Verleihung mit zwei Kolleginnen und dann haben diese beiden Kolleginnen politische Sprüche gemacht, die im derzeit aufgeheizten Klima von Amerika für Spannung sorgen. Also entweder gehörtest du zu der Gruppe, die sich darüber aufrichten oder zu der Gruppe, die das beklatschten. Und dann hat sie die Situation entschärft, indem sie einen Spruch gemacht hat auf ihre Kosten. Ja, also sozusagen, während hier die Frage war, auf welche Seite stellst du dich, gehörst du zu denen oder zu denen, hat sie einen Spruch gemacht, der alle anderen darin vereinte, dass sie über sich gelacht hat. Das ist jetzt nur ganz im Kleinen, aber ich fand schon die Beobachtung gut. Also auch, ich kenne Situationen, wo es darum geht, über wen wird jetzt gelacht und dann sozusagen zu gucken, wie kann man an der Stelle die Aufmerksamkeit davon abziehen und vielleicht indem man was macht, wo man über sich selber lacht. Ich finde, das ist auch ein Aspekt der Geschichte von Jesus und der Sünderin, nur einer, nicht alles, wo die Ehebrecherin zu Jesus gebracht wird und wo Jesus dann anfängt, was in Sand zu schreiben, wo ja auch drüber gerätselt wird, was das bedeuten soll oder was er da geschrieben hat. Aber der Witz ist, dass Jesus an dieser Stelle allein durch diese Geste die Aufmerksamkeit von dieser Frau auf sich zieht. Alle gucken auf die Frau, wollen die Steinigen sagen, gucken, was macht er jetzt? Und Jesus macht da so ein bisschen geheimnisdingsmäßig. Und die Leute gucken auf ihn und allein diese kleinen Nuance finde ich schon barmherzig. Und das könnte man schon mal im Kleinen auch mal, damit könnte man ja schon mal üben, bevor man die Verantwortung für das gecrashte Projekt des Kollegen übernimmt. Aber ich meine, oft reicht es ja schon, ehrlich zu sein. Ja, ganz häufig ist ja an den Punkten, wo man eine Mitschuld hat, dass man alles dem anderen gibt. oder wo man sich über das gecrashte Projekt des Kollegen freut, weil es ablenkt von den eigenen gecrashten Projekten. So. Also an der Stelle einfach schon mal gucken, wo kann ich das ein bisschen gerechter verteilen und auch sagen, naja, mir ist sowas auch schon mal passiert, zum Beispiel. Das ist noch nicht ganz das, wovon Luther redet, aber ist jetzt für die Leute die praktische, ja. Wäre das ja vielleicht schon mal ein Anfang. Ich dachte, die Zeit ist um, ob wir zum Schluss nochmal die letzte, ja. Die letzte vorlesen. So. Und alles andere machen wir dann im Mai. Alles andere machen wir dann im Mai, genau. Malte, lies nochmal das letzte vor. 30. Aus dem allen folgt der Satz, dass ein Christenmensch nicht in sich selbst lebt, sondern in Christus und seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben steigt er über sich hinaus zu Gott. Aus Gott steigt er unter sich hinab durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und in der göttlichen Liebe. Wie Christus sagt, ihr werdet noch sehen den Himmel offen stehen und die Engel auf- und absteigen über den Sohn des Menschen. Siehe, das ist die rechte geistliche christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, die alle andere Freiheit übertrifft, wie der Himmel die Erde, die gebe uns Gott recht zu verstehen und zu behalten. Amen. Amen. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Und bis in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.